Als Raskolnikow sein Haus erreichte, waren seine Schläfen mit Schweiß bedeckt und er atmete schwer. Er eilte die Treppe hinauf, trat in sein nicht abgeschlossenes Zimmer und hakte von innen sofort die Tür zu. Dann stürzte er angstvoll und wie wahnsinnig zu der Ecke, wo er damals die Sachen in dem Loch hinter der Tapete verborgen hatte, steckte die Hand hinein und scharrte mehrere Minuten aufs Höchste erregt in dem Loch herum und untersuchte alle Ecken und Spalten des Verstecks. Als er nichts fand, stand er auf und holte tief Atem. Als er sich vorhin dem Hause von Bakalejew genähert hatte, war es ihm plötzlich in den Sinn gekommen, dass irgendeine Sache, eine Kette oder ein Manschettenknopf etwa, oder auch ein Stück Papier, in das sie eingewickelt waren, mit einem Vermerk von der Hand der Alten in irgendeiner Spalte liegen geblieben sein könnte und dann plötzlich als ein unerwarteter und unwiderlegbarer Beweis gegen ihn zeugen könnte. Er stand wie in Gedanken versunken da, und ein sonderbares, halb widersinniges Lächeln, das Lächeln eines Gedemütigten, umspielte seine Lippen. Er nahm seine Mütze und ging langsam hinaus. Seine Gedanken irrten durcheinander. Wie benommen trat er in den Torweg. »Da ist er ja!« rief eine laute Stimme. Er hob den Kopf. Der Hausmeister stand an der Tür seines Stübchens am Torweg und zeigte auf ihn, einem nicht sonderlich großen Mann zugewandt, der wie ein Kleinbürger aussah und mit einem schlafrockartigen Mantel und einer Weste bekleidet war und von weitem eine große Ähnlichkeit mit einer Frau hatte. Sein Kopf, den eine fettige Mütze bedeckte, hing nach vorn, aber auch die ganze Gestalt wirkte wie bucklig. Sein welkes, runzeliges Gesicht deutete auf ein Alter über 50. Die kleinen, verquollenen Augen blickten finster, streng und mit Missvergnügen. »Was ist?« fragte Raskolnikow und trat auf den Hausmeister zu. Der Kleinbürger wandte sich zu ihm und blickte ihn unter der Stirn hervor, unverwandt, aufmerksam und sich zeitlassend an. Dann wandte er sich um und ging, ohne ein Wort zu sagen, durch den Torweg wieder auf die Straße hinaus. »Ja, was denn?« rief Raskolnikow. »Er fragt, ob hier ein Student wohnt, nannte Ihren Namen und bei wem Sie wohnen. Sie kamen gerade, ich zeigte sie ihm, und da ist er fortgegangen.« »Na, sowas!«